jetzt geht es weiter mit unserer Dokumentation Explodierende Titten. Jetzt geht es weiter mit unserer Dokumentation Explodierende Titten. Christian lebt mit einer ausgeprägten Form des Tourette-Syndroms.